Hier sind die deutschen Kurzwellensender. Deutschland grüßt alle Landsleute und Freunde in Süd- und Mittelamerika mit einem Volkslied. Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Zuschriften und wünschen auch weiterhin recht guten Empfang. Bitte schalten Sie sich ein, wenn die Heimat mit diesem Zeichen ruft.